Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Es ist ein bisschen zäh, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber wir werden da nicht dran vorbeikommen. Das war die Antwort von Bundesjustizminister Heiko Maas am Donnerstag auf dem 25. EDV-Gerichtstag auf die Frage unseres Deutschlandfunk-Reporters, wann denn endlich flächendeckend die elektronische Akte in deutschen Gerichten eingeführt wird. Nicht nur bei der Diskussion um das digitale Anwaltspostfach, die elektronische Gerichtsakte oder über Cyberkriminalität zeigte sich, dass die gesamte Rechtspflege hierzulande noch großen Nachholbedarf beim informationstechnischen Wissen hat. Der Reporter in Saarbrücken war mein Kollege Peter Welchering. Peter, inwieweit kann denn so ein EDV-Gerichtstag dazu beitragen, die großen Gräben zwischen Informatik und Juristerei zu schließen? Naja, immerhin bietet der EDV-Gerichtstag eine Plattform zum Austausch. Also eine Plattform, auf der Informatiker und Juristen zumindest mal ausprobieren können, wie es denn so wäre, wenn man miteinander sprechen würde. Und dieses Miteinander sprechen, das ist ja aus mehreren Gründen sehr schwierig. Denn die Computerwissenschaftler, die meinen ja oft, dass sie alle Probleme der Welt mit einem Algorithmus lösen können. Und die Juristen, die fühlen sich dann angegriffen, denn Probleme lösen, entscheiden, was gut und richtig oder was schlecht und falsch ist, das machen Juristen ja seit mehr als 500 Jahren und da wollen sie sich natürlich eigentlich von den Informatikern auch nicht reinreden lassen. Aber die Juristen merken eben auch, dass sie sich der Digitalisierung einfach nicht entziehen können. Und die Informatiker wiederum, die merken nun, dass viele Probleme eben auch nicht einfach so mit einem Algorithmus gelöst werden können, sondern diese Probleme brauchen eine rechtspolitische Lösung. Und da kommen die beiden dann aufeinander zu. Fehlt noch der Dritte im Bunde und das ist die Politik. Und die Politik, die sollte nämlich auf die Expertise von Informatikern wie Juristen zugreifen, aber diese Ausgewogenheit, die haben wir in der Politik noch längst nicht erreicht. Dabei stehen ja gerade viele politische Entscheidungen in diesem Bereich an. Die Fallzahlen bei der Cyberkriminalität wachsen rasant und auch die Justizverwaltungen müssen digitalisiert werden. Das wurde natürlich alles auf dem 25. Deutschen EDV-Gerichtstag in Saarbrücken in dieser Woche intensiv diskutiert. Wichtige Punkte aus den dreitägigen Fachdiskussionen haben wir zusammengefasst. Juristen, das sei die Berufsgruppe, die mit dem Rücken zur IT-Zukunft stehe. Diese sarkastische Redewendung war so eine Art Running Gag auf dem 25. EDV-Gerichtstag. Juristen arbeiteten zwar tatsächlich schon mit PC und Laptop und besäßen sogar ein Smartphone. Aber wenn ihr gutes, altes, aus Holz gezimmertes Anwaltspostfach bei Gericht durch ein digitales Postfach ergänzt werden solle, wenn über dieses digitale Anwaltspostfach auch noch elektronische Gerichtsakten zugestellt würden, dann baue sich in der deutschen Anwaltschaft, bei den Richtern und den Staatsanwälten, doch erheblicher Widerstand auf. Bundesjustizminister Heiko Maas meint, dass man hier einfach für mehr Akzeptanz für die Informationstechnik werben müsse. Doch das allein reicht Professor Stefan Ohri, dem Präsidenten des Deutschen EDV-Gerichtstages, nicht aus. Die Anwälte haben gegen dieses besondere elektronische Anwaltsfach noch, sagen wir mal, eine gewisse innere Distanz. Dieselben Anwälte schicken aber gnadenlos Mandatsgeheimnisse übers offene Internet auf GMX-Accounts, völlig ohne Unrechtsbewusstsein. Und wenn man mit denen mal über End-zu-End-Verschlüsselung diskutiert und sagt, hallo, ihr habt da Geschäftsgeheimnisse eurer Mandanten im Schriftsatz, wirklich harte Zahlen, geht über das offene Internet und über die Angriffe etwa auf Parteien und etwa Bundestag, darüber hören wir, aber wir schicken weiter E-Mails mit Mandatsgeheimnissen im offenen Internet. Also das ist so ein Spagat, wo man mal wirklich drüber nachdenken muss, wie geht man damit um. Und das ist nicht der einzige Spagat. Um der wachsenden Cyberkriminalität Herr zu werden, müssen neue Kooperationsformen von Informatikern und Juristen etabliert werden, ohne dass die alten Methoden der Beweiserhebung einfach über den Haufen geworfen werden. Die Juristin Stefanie Vogelgesang von der Stiftungsprofessur für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes sieht das so. Das leichte Problem könnte die fehlende Kenntnis sein, weil in einem Jurastudium wird nicht ein volles Informatikstudium drin sein, das geht einfach nicht. Es werden Informatiker dazugeholt, die Gutachten schreiben, die die Techniken genau beschreiben und die den Juristen helfen, weil ohne das geht es heutzutage nicht mehr. Die Techniken sind jetzt schon so kompliziert und es kommen ständig neue Techniken dazu. Da braucht man einfach Informatiker, die sich genau in dem Bereich weiterbilden, auch ein bisschen Gespür für Juristerei haben und wenn die zusammenarbeiten, kann man diese Sachen auch einfangen und verfolgen. In der Politik dagegen wird immer lauter nach neuen und schärferen Gesetzen gerufen. So wurde etwa auch der vom Land Hessen in den Bundesrat eingebrachte Gesetzesentwurf zum digitalen Hausfriedensbruch auf dem EDV-Gerichtstag sehr kontrovers diskutiert. Stefanie Vogelgesang rät zu einer differenzierteren Betrachtungsweise. Es gibt den normalen Hausfriedensbruch im StGB 123. Das stimmt, der greift nicht, weil der setzt ein widerrechtliches Eindringen, also ein körperliches Eindringen in die Privatsphäre voraus, also in reinen Raum. Wenn man zum Beispiel mit modernen Techniken von draußen Gespräche abhört oder ein Hausautomationssystem fernsteuert, ist das genauso eine Verletzung der Privatsphäre wie ein Eindringen in einen Raum. Und das fällt nicht unter 123. Deshalb muss man in diesem Bereich schon digital aufrüsten. Doch um einen Hacking-Angriff auf das smarte Heim strafrechtlich verfolgen zu können, ist die hessische Gesetzesinitiative nicht zwingend notwendig. Computersabotage und Datenausspähung sind im Strafgesetzbuch bereits geregelt. Rico Wenning, der als Rechtsanwalt unter anderem das World Wide Web-Konsortium vertritt, sieht hier einen verhängnisvollen Trend in der Rechtspolitik. Neue drakonische Strafgesetze zur Cyberkriminalität werden formuliert, um nicht nur den Bürgern neu entstandene Ängste zu nehmen, sondern auch den Strafverfolgern. Es geht vor allen Dingen darum, dass durch die materielle Verschärfung des Strafrechts erreicht werden soll, dass mehr Straftaten in die Schwere hineinfallen, die dann eine strafprozessuale Ermittlung nach 100a oder anderen Paragraphen der StPO erreicht werden sollen. Und ich habe halt kritisiert, dass die materielle Verschärfung des Strafrechts aus der Notlage der Strafverfolger heraus eigentlich falsch ist, sondern man sollte über das richtige Problem der strafprozessualen Behinderung reden und diese Diskussion offen und transparent führen. Ja, dabei geht es nicht nur um neue Strafandrohungen, sondern auch um neue digitale Ermittlungsinstrumente, um die gerade in der Politik gestritten wird. Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, forderte ja kurz vor dem EDV-Gerichtstag noch einmal eine Hintertür in Verschlüsselungssoftware für die Ermittlungsbehörden. Wie ist das auf dem EDV-Gerichtstag diskutiert worden, Peter Wechering? Ausgesprochen kontrovers, genauso kontrovers wie die Vorratsdatenspeicherung oder wie beispielsweise der Gesetzentwurf zum digitalen Hausfriedensbruch. Bei der Hintertür, da hörte man aus Hessen, aus einigen rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften Unterstützung für diese Forderung, dass die eingebaut wird. Markus Hartmann von der Staatsanwaltschaft Köln hingegen, der meinte, eine solche Hintertür, die brächte doch in ermittlungstaktischer Hinsicht wenig. Hartmann will Online-Ermittlungsbefugnisse mit strenger richterlicher Prüfung und da fühlt er sich vom Gesetzgeber etwas im Stich gelassen, das ist bisher alles viel zu unklar geregelt. Dr. Dominik Brodowski, das ist der Preisträger des Dieter-Meuer-Förderpreises Rechtsinformatik in diesem Jahr, der forderte vom Gesetzgeber mehr Normenklarheit, das heißt, dass endlich klarere Gesetze formuliert werden und dass der Anwendungsbereich eben auch klarer definiert wird. Und das war so ein deutlicher Trend, eine deutliche Forderung an die Politik. Hört endlich auf mit eurer Symbolpolitik, bei der einzelne Innenpolitiker den starken Mann spielen. Macht dagegen endlich handwerklich saubere Gesetze und vor allen Dingen Gesetze, die der technischen Realität gerecht werden. Das BKA-Gesetz muss nachgebessert werden. Bei der Vorratsdatenspeicherung haben die Verfassungsrichter schon vor 4 Jahren dem Gesetzgeber unsaubere Arbeit ins Stammbuch geschrieben. Wie kann diese missliche Situation künftig behoben werden? Ja, in erster Linie, indem die Informatiker und Computerwissenschaftler nicht mehr nur Handlanger sind, sondern in der politischen Diskussion um solche Rechtsnormen eben zu gleichberechtigten Partnern werden. Das hat sich aber bei den Juristen noch längst nicht durchgesetzt. Ein Vorschlag auf dem EDV-Gerichtstag lautete denn auch, die Rechtsinformatik, die müsse eigentlich eine ähnliche Entwicklung nehmen wie die Rechtsmedizin. Auch wenn diese Forderung auf einem EDV-Gerichtstag natürlich großen Anklang findet, muss man eben auch sehen, nicht wenige Politiker scheuen die Auseinandersetzung mit den Informatikern, weil ihnen das alles viel zu kompliziert ist. Läuft es denn auf die Forderung an die Computerexperten hinaus, weniger komplexe Systeme zu bauen? Die wird tatsächlich erhoben, aber das wird kaum funktionieren und das ist den meisten auch klar. Und deshalb läuft es dann eher so auf die Forderung hinaus, eignet euch endlich die groben informationstechnischen Zusammenhänge an, damit ihr die Details, die die Informatiker ja bereitwillig in die Diskussion einbringen, eben auch rechtspolitisch einordnen könnt. Aber an dieser Forderung sieht man eben auch ganz klar, das ist eben die Wissenschaft mit ihrem EDV-Gerichtstag in einem Elfenbeinturm. Und sie wird in der Politik eben nicht gehört, zumindest nicht ausreichend. Immerhin, dass sich Juristen und Informatiker da mit großen Schritten aufeinander zubewegen, das ist ein Fortschritt, das muss auch gesehen werden. Aber die rechtspolitische Diskussion, die leidet eben immer noch darunter, dass die technischen Grundlagen dieser Diskussion nicht ernst genug genommen werden oder aber in einigen Fällen sogar schlicht ausgeblendet werden. Peter Wechering berichtete vom 25. EDV-Gerichtstag in dieser Woche in Saarbrücken. Vielen Dank.